I Saw You Blink von Stornoway hier im Kompressor. Facebook ist ja schon lange nicht mehr nur Plattform und Marktplatz. Es generiert selbst Meldungen, Nachrichten. Facebook-Nutzer und ihre Kommentare werden dazu Stories, werden von anderen Medien aufgegriffen. Insofern ist es vielleicht nur konsequent, dass das soziale Netzwerk jetzt auch auf Verlinkungen verzichten will. Artikel aus Zeitungen zum Beispiel werden dann nicht mehr verlinkt, sondern eben gleich im blauen Facebook-Rahmen präsentiert. Erster Partner könnte, sollte die renommierte New York Times sein, liest man. Kann Facebook mit seinen 1,4 Milliarden Nutzern auf diese Weise Leitmedium werden? Das ist unsere Frage des Tages und die geht an Dirk von Gehlen, Leiter der Social Media Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo. Ja, ich glaube, dass das passieren könnte, dass Facebook zum Leitmedium wird. Einerseits, weil Facebook daran natürlich großes Interesse hat, seine Nutzer möglichst nicht mehr woanders hin zu verweisen, sondern auf der eigenen Plattform zu belassen. Und andererseits, weil es womöglich für Medien attraktiv sein kann. Welche Spätfolgen das hat, darüber kann man noch diskutieren. Aber im ersten Schritt kann man verstehen, warum die New York Times das offenbar in Erwägung zieht. Denn so kann es gelingen, mit den Inhalten, die die New York Times erstellt, mehr Menschen zu erreichen. Und das ist sozusagen erstmal als Schritt eine nachvollziehbare Perspektive, die die Kollegen dort offenbar interessiert. Allerdings muss man ja auch sehen, dass dann eben die Leser dieses Artikels gar nicht mehr auf die Seite der New York Times gehen, sondern eben bei Facebook bleiben. Das kann doch nicht im Sinne der New York Times sein, oder? Eigentlich nicht. Wenn man sich ein anderes großes Social Network anschaut, nämlich die Plattform YouTube, dann ist es so, dass da Inhalte tatsächlich auch schon komplett dort konsumiert werden. Also man kann Fernsehsendungen schon fast in Gänze dort sehen und die Inhalte befinden sich auch da. Aus der Perspektive von Social Media betrachtet ist es sozusagen fast eine Verschwendung von Leserkontakten, dass Menschen einen Link auf der Seite sehen, aber nicht auf diesen Link klicken. Würde es also einen Inhalt geben, der sich tatsächlich in dem sozialen Netzwerk befindet, könnte man damit mehr Leser erreichen. Das widerspricht allerdings den bestehenden Geschäftsmodellen, weil die bestehenden Geschäftsmodelle darauf ausgelegt sind, dass die Leser dann auch auf die Plattform kommen. Also dass sie Fan der Süddeutschen Zeitung werden auf Facebook und den Artikel dann auch bei uns auf der Webseite süddeutsche.de lesen, weil dort dann die Werbebanner ausgespielt werden oder sie die Süddeutsche kaufen. Vielleicht verändert sich dabei oder dadurch dann irgendwann auch das Geschäftsmodell. Aber es ist natürlich, dieses Wort Leitmedium besagt ja eigentlich, dass dann auch da so etwas wie eine Redaktion dahinter steckt. Jemand, der möglicherweise eine Meinung vorgibt oder eine Richtung vorgibt, in der eine Recherche gemacht wird, in der ein Artikel erscheint. Das wäre damit ja noch nicht gegeben, oder? Ja, das ist eben das Spannende, dass Facebook schon heute ein Leitmedium ist, ohne dass es selber Inhalte erstellt, sondern dass es diese leitende Funktion, manchmal vielleicht auch irreleitende Funktion, ausübt, indem es gewichtet, indem es mit einem schwer durchschaubaren Algorithmus mir sagt, das finden viele deiner Freunde interessant, deswegen zeigen wir dir das. Das finden viele deiner Freunde nicht so interessant, deswegen zeigen wir es dir nicht auf erster Ebene oder du musst länger danach suchen. Also diese leitende oder irrleitende Funktion übt das Netzwerk heute schon aus. Und das ist wahrscheinlich der große Wandel, den wir gerade erleben, dass es nicht mehr um die Werkverbreitung, sondern um die Netzwerkstruktur geht in Zukunft. Also dass nicht mehr der einzelne Artikel entscheidend ist, sondern die Verbindung, das Netzwerk, das dahinter steht. Und da versucht Facebook natürlich immer wichtiger zu werden. Aber jetzt, wenn es dann auch gar nicht mehr eben woanders hin verlinkt wird, dann ist doch der Schritt für den Journalisten möglicherweise gar nicht so weit, direkt eben für Facebook zu schreiben. Ja, genauso wie Filmemacher heute schon direkt für YouTube Inhalte produzieren. YouTube hat sich dafür dann ein Modell ausgedacht, wo Menschen die Inhalte oder Unternehmen die Inhalte in YouTube posten, daran profitieren oder daran Geld verdienen können, dass diese Inhalte dann dort vermarktet werden. Das ist der vermutlich nächste Schritt, den Facebook dann anbieten wird, dass Menschen, die sehr populäre Inhalte auf Facebook posten, dann auch daran partizipieren können, dass Facebook diese vermarktet. Das ist per se nicht neu. YouTube zeigt uns das heute schon. Wir müssen uns als gesamte Gesellschaft allerdings die Frage stellen, ob wir das wollen. Also ob wir wollen, dass die, wie ich finde, sympathische und gute Idee eines freien Internets abgelöst wird von der Idee einer Plattform wie Facebook, die nach ihren eigenen Regeln Dinge steuert und diese eigenen Regeln nicht mal transparent und öffentlich macht. Das hielte ich für gefährlich. Da haben wir als Konsumenten auch eine mitentscheidende Kraft, zu sagen, ich möchte den Leitartikel aus der Süddeutschen auf der Webseite der Süddeutschen lesen. Denn sonst ist vielleicht irgendwann alles Facebook, das gesamte Internet sozusagen, weil dann braucht man möglicherweise andere Seiten gar nicht mehr. Herzlichen Dank, Dirk von Gehlen, ich danke Social Media Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung.